am Abend, am Freitag, Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking ist wieder da. Charlie ist wieder da. Oh Mann, das finde ich ja echt gut. Jetzt liegt Paprika in der Luft. Hey, Charlie. Dranbleiben, gleich geht's richtig los. Charlie, das freut mich aber. Hallo Nachtschwimmer. Hallo, hallo. Ja, das stimmt. Charlie 2000. Wir haben wieder jede Stunde ein Gewinnspiel. Mächtig viel Spaß. Und was denn? Wie denn? Es geht schon los. Ja, wen haben wir denn da? Hallo, Kelly. Er ist da, er ist da. Das ist die Oberblondine. Ja, das Motto der Familie Bundy heißt, sie sehen uns, sie beleidigen uns, sie kriegen einen Arschtritt. Genau. Elle, was sagst du dazu? Schluss mit dem bedeutungslosen Weibertratsch. Erzähl ihn von der Legende Al Bundy. Ein cooler Kerl. Ja, aber wenn ich heute Ärger mit dir habe, gibt's ein Studioverbot für dich. Du wirst nicht enttäuscht werden. Und wenn doch, bin ich weg. Ja! 22 Uhr. Erlebt ihr was? Yeah. Also, worauf warten wir noch? Let the show begin. Auf die Plätze. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los! Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. New. Respect yourself. Respect yourself. Respect yourself. Respect yourself. Respect yourself. And you will find your way. So practice what you pray. Don't run away. Respect yourself. You don't know. I like the colors of the rainbow. Respect is the name of the game. Respect yourself and you never miss your aim. If you show weakness, you gotta let them know. You don't know, know what you don't know. If you wanna grow, say no, just go. Respect yourself. Change your mind. Say, believe in yourself and go your own way. Respect, no resignation. Leave the path of isolation. Don't care about what people say. R-E-S-P-E-C-T will never get away. Today we stay and pay attention anyway. Fair play, every day, no run away. Respect yourself, change your mind. Respect yourself. So practice. Respect Yourself, die ganz neuen DJ Bobo, hat man gleich gehört. Respect yourself. 22.10 am Freitagabend, heute am Nikolausabend. Ladies and gentlemen, it's time for the Christmas countdown. Müde? Abgeschlafen? Es geht los, Leute! One, two, three, four! Piero, Another World. El, was sagst du, der Nikolaus kommt heute nicht? Sag es, warum nicht? Da bist du schuld. Zwingst mich also wirklich dazu? Ja, warum kommt er nicht? Da ist der Kerl, Kinder. Der Mann, der den Nikolaus geschlagen hat. Ja, ich? Wer spielt die beste Musik im Land? Wer ist der beste Musiker? Radio, Radio, Radio, Radio, Radio Regenbogen. Yeah.

Stadionhalle Rottweil am Neckar. Und Neuried Altenheim bei Offenburg in der Festhalle. Und im Elsass in Schillersdorf. Eine Woche später am 14. Oberwinden, Elzachtal, Festhalle und Karlsruhe, Oststadthalle. Show. 8. Februar 97, die Fete von Radio Regenbogen und Bluebox Banking in Karlsruhe. Bluebox Banking. Wir haben 10 Backstage-Pässe für die Generalprobe mit garantiertem VIP-Feeling. Bluebox. Ob Tic-Tac-Toe oder Caught in the Act, Scatman oder Scooter, treffen Sie Ihren Lieblingsstar. Backstage. Teilnahmekarten gibt's in unseren Zweigstellen oder per Post. Badische Beamtenbank, Postfach, Karlsruhe. Ein Weihnachtsgeschenk für jemand mit hohen Ansprüchen soll es sein. Wählen Sie die Geschenkidee des Jahres. Ein Taschenfernglas von Zeiss. Zum Weihnachtspreis schon ab 610 Mark unverbindliche Preisempfehlung. Beim Augenoptiker, im Fotogeschäft oder im Fachhandel für Jagdbedarf. Holen Sie sich das Zeiss Taschenfernglas. Auf zum Dreh im Schnee. Raus aus dem Alltag, rein in den Winter, nach Lech und Zürs am Arlberg mit Spaß in Weiß und Top-Angeboten für Carving der neuen Skidimension. Lech und Zürs am Arlberg. Raus aus dem Geschenkedschungel. Madonna ist Evita. Evita, das neue Album von Madonna. Madonna Evita, traumhaft schön. So überleben Sie Weihnachten. Wussten Sie eigentlich, dass für knapp die Hälfte der Menschen in Baden-Württemberg das nächste Jahr besonders gut anfängt? Denn dann sinkt der AOK-Beitrag auf glatte 13%. Der Service bei der Gesundheitskasse bleibt natürlich bei 100%. Das ist doch heute schon eine gute Nachricht fürs neue Jahr. AOK Baden-Württemberg. Mit uns können Sie rechnen. Eins auf das Glück, ein Glas voll Spaß. Eins jetzt und hier. Eins auf das Leben. Fürstenberg, in der Tat, eines der besten. Can't move me, baby, smile. Nachtschwimmer, das ist die Gruppe Zoom. Und die kommt aus unserem Sendegebiet, aus Forst. Wir haben die ganz neu rausgebracht. Ich habe noch einiges vor mir, Nachtschwimmer, vor allem Weihnachten mit meinem Freund Al, was das wohl werden wird. Al, also entweder Weihnachten oder Silvester werden wir miteinander verbringen, Al, oder? Gut, dann hole ich meine Gitarre und ruf Elvis und wir rocken zu dritt ins neue Jahr. Können wir machen. Tja, irgendwo sollte der Max jetzt stecken. Na los, Max. Aber ich höre nicht. Am Abend, am Freitag, Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Sperrt ganz schnell eure Muttis rein, sonst fangen die am Ende wieder an zu schreien. Schraubt die Boxen auf volles Rohr, der Dröhnemann fliegt euch vor den Ohr. Seine Platten liegen alle schon längst parat, im Studio haben wir schon wieder 50 Grad. Ihr wisst, wem ich rede, ist doch klar, Charlie 2000 ist wieder da. Charlie Steady, steady, ready, go! Power Radio. Radio Action. Mach doch einfach mit. Attacke! Macht mit und gewinnt. Jetzt geht's mir unser Gewinnspiel. Super drauf. It's Party Time. Darf's ein bisschen aufregender sein? Die wollen mehr Action. Die wollen, dass die Post abgeht. Die wollen die ganz große Show. Oh, ich glaube, ich krieg ne Gänsehaut. Check out the radio. Macht euch auf was gefasst. Wir suchen 500 Briten. Jetzt geht es um alles. Es geht um die Wurst, um den großen Preis, um alles oder wieder nichts. Alles auf die Plätze. Fertig. 01-3-8-8-1000. tödliche Waffe. Er ist der allergrößte und er wird es schaffen. Ich bin der Beste! Ich bin der Beste! Ich bin der Beste! Und er schlägt zurück! Jetzt kommt immer wieder seine Rechnung nicht! So, mehr Mann seiner Seher! Schnapp ihn dir! Denk an die Augen des Tigers! An die Tigeraugen! Rauf und runter! Zeit, Step und los! Beim Gongschlag kommt ihr raus und kämpft! Totes Fleisch! Unsere Gewinnspiel 0-1 neu angekommen! Sag mal Hallo, so Nachtschwärmern, die Sie zugeschaltet haben hier. Hast du übrigens noch was von deinem Weihnachtsgeld, Erlo? Wie sieht das aus, ha? Wir sind pleite und du bist blöd. Das ist ja wunderbar wieder. Nikolaus Abend. Wer sie zugeschaltet hat, der weiß. Hier ist Radio Ringbum. Hallo, macht schwer. Highs and lows, low. I'm trying to hold weaker. I get every day, lose control of the things that I say. Tell me, how can I get right, like a dog without his bite? Don't know which way to go, don't know what I'm looking for. Meditate all the time. Fünf Interpreten werden gesucht, 01388000, ihr kennt das Nachtschwärmer? Nachtschwärmer, ist euer Stiefel schon gefüllt vom Nikolaus und so? Bei Brand ist noch nicht, da kommt das erst später. Die beratschlagen noch, was sie sich wünschen. Ich hör mal kurz rein. Und was wollen wir noch? Liebe und Zuneigung. Nein, das muss etwas sein, was wir alle wollen. Was denn, Ed? Was ist das? Ja, und ich will trockene Bettlaken. Trockene Bettlaken? Ja, Luftfeuchtigkeit in meinem Zimmer. Ja, ja, warte. Du hast dich wieder entpoppt hier. Uhr 44 gleich. Wahrscheinlich, das machen nur ein dazu, aber dann möchtest du essen. Also youth on the way to school, a man named Frederick. Für alle, die sich frisch zugeschaltet haben, wir haben jede Stunde ein Gewinnspiel. Und dann habe ich noch ein paar Karten zu verlosen. Morgen ist ein Konzert der Pudis, der legendären Pudis in Villingen-Schwenningen, in der Messehalle. Da werden wir noch ein paar Karten verlosen dann. Dann müssen wir wieder zum Bad Bambi was machen. Das hat ja keine Zukunft mehr. Wir müssen jemanden finden. Bad, wie sieht's aus? Glaubst du, ich bin an einem Freitagabend gern zu Hause? Anscheinend. Glaubst du, ich versuche nicht verzweifelt mit einer auszugehen? Glaubst du, ich höre gern, wie sie singen? Bad, Bad, es hilft kein Bitten. Bad, Bad, du befummelst nie. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Der Unglaublichste ist wieder da. Darf ich vorstellen, Charlie? Ist es die Möglichkeit? Wow, that's crazy. Da geht die Post ab. Schnallen Sie sich an. Action total bei Radio Regenbogen. Live und exklusiv. Da krieg ich eine Gänsehaut und ein Fußrollen. Backe, backe, Kuchen. Gibt's hier Geschenke, ey? Olle Granate, Renate, Renate, Renate, Renate. Christmas is out of the way. I'd like nothing more than to strip off and sit back in the sun and chill out to some really good music, just like the DJ's playing. Anyway, Merry Valentine's, Easter, Summer, Halloween. Oh, bother. Rudolph, pass me the bottle. So, mach schon mal, jetzt machen wir die Leitung rein. Wir sind mit der Paar rausgefallen, tut mir leid. Aber die glühen die Leitungen. Ich habe die Jennifer jetzt in Ludwigshafen. Bist du noch da? Ja. Wunderbar. Jennifer, 5 Interpreten von dir. Ja, da haben wir einmal den Sing with Sebastian. Genau, Sing with Sebastian. Ich spiele einmal mit Sexy Eyes und einmal mit Another Day. Ganz genau. Scooter und Two Unlimited. Hey! gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Oh, gibt's doch gar nicht. Oh, oh. Gibt's doch gar nicht. Mein Name ist der Boss. Gibt's doch gar nicht. Ich steh in der Disco und denke, gibt's doch gar nicht. Waren die Frauen eigentlich schon immer so tranig? Ich hab's satt, immer der Blödmann zu sein, der auf euch zugeht. Ich fang mir keinen Kopf mehr ein, ich lass es einfach sein, auf euch zuzugehen. Das fällt mir nicht leicht, doch ihr müsst mich verstehen. Ich mach mich doch nicht zum Affen, ihr müsstet es so raffen. Auch ohne zu paffen unterscheide ich mich von allen Laffen. Doch okay, ich muss der Frauenwelt eines zugestehen. Die meisten Männer sind echt Männer, das hab euch gesehen. Da kann man auch verstehen, warum die Frauen sich so benehmen. Warum sie in der Ecke stehen, anstatt auf Männer zuzugehen. So geht's nicht weiter, es wird Zeit, dass damit Schluss ist. Hör den Kerls doch mal zu, dann weißt du, was Schluss ist. Ich zeige dir, was Lust ist, zeige dir, was Genuss ist. Geh mit einem von den Kerls. Jetzt zeig dir dann, was Frust ist. Doch ich fürchte, ich bin nur ein Tropfen auf das heiße Bein. Es müssten viel mehr Männer ultimative Lover sein. Doch egal, die Frau geht, in Begleitung ist sie nicht. Warum kommt sie nicht zu mir? Das gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Was soll ich sagen? Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Ist das zu fassen? Gibt's doch gar nicht. Tja. In der Bahn nach Hause und denke, gibt's doch gar nicht. 3 Mark für eine Fahrt, keine Frage, die spar ich. Und das bei dem Service, man darf noch nicht mal rauchen. Und macht man das dann doch, fängt der Fahrer an zu fauchen. Wie schon gesagt, ich bezahl einfach nicht. Schlecht ist dann natürlich, wenn man mich dann anspricht. Darf ich ihren Fahrschein mal sehen, junger Mann? Den hab ich natürlich nicht, oh shit, jetzt bin ich dran. Jetzt kommt die Werbung! Hausnummer. Das Mega-Weihnachtsspiel bei Radio Regenbogen, präsentiert von Licher Pilsener. Gestatten, mein Name ist Rudolf. Ich habe viele, viele Weihnachtstaler in meinem Gepäck. Ihr müsst mich nur anrufen und mir eure Hausnummer sagen. Ist es eine himmlische Nummer, dann bringe ich euch mindestens 500 Taler oder 5000, vielleicht auch 10.000 oder 20.000 oder vielleicht noch mehr. Also gut zuhören. Bis zum 24. Dezember bin ich bei Radio Regenbogen unterwegs. Die himmlische Hausnummer. Licher Pilsener aus dem Herzen der Natur wünscht eine frohe Weihnachtszeit. Early Electro Beats. Die 30 wichtigsten Synthie- und Electro-Tracks. Alle Mega-Hits, alle Kultklassiker, ein Doppelalbum. Early Electro Beats. Yazoo, Duran Duran, Soft Cell, Talk Talk, Fat Gadget und viele mehr. 30.000 Volt im Original. Early Electro Beats. Eins auf das Glück, ein Glas voll Spaß. Eins jetzt und hier. Eins auf das Leben, First and Back. Eins auf die Freunde, First and Back. Auf Lust und Laune, First and Back. Auf ein besonderes Bier. Fürstenberg, in der Tat, eines der besten Biere der Welt. 1996 war das Jahr der großen Balladen. Das Jahr der Scorpions, der Backstreet Boys, von Celine Dion, Michael Jackson, 3D, Tina Turner, Mariah Carey, den Fugees und vielen mehr. Und diese großen Balladen gibt es jetzt auf der neuen Kuschelrock, der 10. und besten. Und falls Sie noch ein Weihnachtsgeschenk suchen, dann liegen Sie damit genauso richtig. Kuschelrock für die schönsten Stunden zu zweit. Captain, ich glaube, eben ist die rechte Tragfläche abgebrochen. Das könnte ein böses Omen sein, oder? Captain, um Himmels Willen, jetzt haben wir auch die linke Tragfläche verloren. Keine Angst, wir haben noch eine Chance. Sagen Sie, der Stewardess, sie soll Red Bull servieren. Was, ausgerechnet jetzt? Natürlich. Red Bull verlässt Flügel. Raus aus dem Geschenkedschungel. Experience und ihr Mega-Hit A Neverending Dream. Experience, jetzt mit ihrem ersten Album Magic Fields. Experience, Popmusik vom Feinsten. So überleben sie Weihnachten. Vor sehr, sehr langer Zeit, da blickte Gott auf die Erde und sah, dass sie voller Sünde war. Party, Party, Party, woo! Gott war nicht sehr erfreut. Alle Menschen benahmen sich wie totale Vollidioten. Alle Menschen. Außer einem braven Mann namens Charlie, auch bekannt als der alte Grießkram. Freut euch auf Charlie. Charlie, sind wir auf Sendung? Wir haben jetzt gleich volle Stunde und da gibt es wieder Aktuelles, da bin ich anschließend gleich wieder da. Wir kommen wieder. Ich hoffe, Sie haben die gleiche Meinung von dieser Sendung wie unser Mitarbeiter Axel Schweiß. Das ist ja der Hammer. Na los, Max. Kurz vor 23 Uhr das Wetter von hier. Niederschlagsfrei, aber nur teilweise sonnig, so soll es morgen werden. Vor allem im Rheintal halten sich zähe Nebel- oder Hochnebelfelder. Nächtliche Temperaturen um minus 2 Grad. Die Höchsttemperaturen am Tage dann plus 4. Die weiteren Aussichten am Sonntag und Montag, wenig Änderung, es bleibt unbeständig. Was in der Welt passiert und hier interessiert, jetzt. Radio Regenbogen 100,4 Nachrichten. Radio. Am Abend. Radio. Am Freitag. Radio. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Hallo Nachtschwärmer! Ich begrüße Sie alle recht herzlich. Jungs, es ist soweit. Hannelore, Hannelein, alle sind Sie so gemein. Every word repeated from the first phrase. Der letzte Cowboy auf dieser Welt. Beer, wine, women, yeah. Same procedure as last year, Miss Sophie. Same procedure as every year, Jakes. I'll do my very best. So, jetzt machen wir die Tanzrazzia im Hass. Eine Hassrazzia, los geht's. Und links, zwei, drei, vier, Hassmusik. Rechts, zwei, drei, vier, Hassmusik. Auf in die zweite Stunde hier. Links, zwei, drei, vier, Hassmusik. Rick, 2, 3, 4, Hassmusik. Und noch ein Wunsch zu Weihnachten. Jetzt kommt's gleich ganz dick. Ja. allen ein Hallihallo zu Hause am Nikolausabend. Hier ist Radio Regenbogen. Ich mache jetzt schon mehrere Weihnachten mit Bandys, aber es ist jedes Mal ein Drama nach Schwärmer. Es ist jedes Mal eine Katastrophe, ehrlich. Enttäuschungen ohne Ende. Dankt eurem Vater, dass er schon wieder Weihnachten verdorben hat. Danke, Dad. Also, nur weil wir keine Geschenke haben, heißt das nicht, dass wir kein Weihnachten haben. Daddy, Weihnachten ohne Geschenk ist wie Erntedankfest ohne Pizza. Das versteht ihr nicht richtig, Sie oder? Sie versteht ihr nicht mal den Unterschied zwischen oben und unten. Ja, genau. Unten ist da, wo du immer liegst. Jetzt geht die Party richtig los. Zwei, drei, super! Genau. All you ravers on the floor, get ready for the holy night. Merry Raveness. FM Stereo, FM Stereo. Unsere Lieblingssendung. Die Party kommt jetzt erst richtig in Schwung. Ja, bitte, hier ist Ihr fröhlicher Sender in der Dachkammer. Oh, dass ich Sie erreiche. Was für ein Ach, Glück. Sie sind's, Herr Kollege. Ja. Wo bleiben Sie denn? Wir warten schon. Ich muss mich leider noch ein bisschen verspäten, weil ich etwas abwarten will. Was wollen Sie bitte abwarten, Herr Kollege? Den Kampf zweier Tiere muss ich noch eben abwarten. Gott, wie schrecklich. Es ist fürchterlich. Es ist ganz schrecklich. Was für zwei Tiere bekämpfen sich denn da? Ein Rollmops. Der bekämpft meinen Kater. Wir wollen das Lachen. Sagen wir. Come on. I'm creeping away. What's up? What's up? What's up? I'm creeping away. Yeah, murder. I'm off to set a murder in the shadow night. Here come these birds. Listen to these words. When I kick off my lip, verses that I spit, my life has been sinking for a way until the glass. I've been shamed and kicked and broken till the last. I physically abused my wife until she left me. Destiny for me has ended all tragically. Look at me, I stand in the mirror. Look into my eyes, all my pain, my life has been ended. Train of thought is beyond psycho reasoning. Evil thoughts in my head are starting to season me. She took away my kids and slept with many men. And now my problems with this girl are coming to the end. Sweet revenge is what I ask. Shall I blast? I gather my gun, my knife, my mask. A lunatic like me don't really. Cancer stands in the way. Now journey with me as I creep away. I'm creeping away tonight. Now I have drive, I run, duck, I hide. My knife is my dirty deed, adrenaline bleeds. In my mind these guilty feelings are frozen. These vicious lashes from my mind has been chosen. I'm gonna commit a serious crime. I have to slash quickly, I'm running out of time. I pounce on my victim quick. This is the mind of a lunatic. Blood is dropping off my hand and pouring down my sleeve. I jumped in the car quickly as I leave. I see the glimpses of their faces and their traces. In the back of my mind, they're swinging in paces. I take my mask off and I drop my knife. Justice has been avenged in the night. I know they would trace this to where I stay. And that's the end of how I creep away. I'm creeping away tonight. Down Love, the remix von Nine Song Murder. 23:18 Uhr am Freitagabend. Hallo Nachtschwärmer. Ella, du kennst, was mich sowieso wundert, du bist immer nur bei mir. Kannst du nicht mal bei anderen Sender sein? Immer nur bei mir machst du hier Chaos. Wie kommt das? Weil der Sender mich schon ein Jahr lang boykottiert und das wegen einer unschuldigen kleinen Bemerkung. Die Bemerkung kenne ich wahrscheinlich, oder? Ich habe nur gefragt, ob Ihre Moderatorinnen in Wirklichkeit genauso hässlich sind, wie Ihre Stimmen klingen. Ganz frisch aus der CD-Presse. Action. I think it's about time for me to hit Jesus against the upside of the head with some of that West Coast gangster sh. Oh, wait. It's a whole nother day. I'm back up in you. Snoop D or double G. I represent her. Been away for a while, but you all know I'm still doggy styling on death row. Got shit locked down, sold up. So if you plan on coming out, nigga, hold up. It's a stick up, dick up. They got your shit on the shelf, on mine is too. And guess who they gon' pick up? Some niggas think they know they shit, but they don't. Some inmates escape, some won't. Bumpin' heads with niggas. Where you from? Eastside, Long Beach, nigga. 2-1, the homie just got parole. And he got more stories than the highway patrol. Tellin' me about the money Suge Knight stole. But don't let that shit leak, a nigga eye get swole. Niggas tryna get in to get at me. Put me up on game, telling me who gon' jack me. But ever since I was a puppy, till I was full grown, I never had no other dog pulling on my phone. Was sagt man dazu? Snoopy hat diesen Song rausgebracht. Ups Upside Your Head, zuletzt von Snap gecovert. Niggas in the game be doing way too much. Acting tough with this East West Coast stuff. See me? I'm all about my money, man. I stay fly and dry. I don't get caught up in the rain. Cause game, recognize game. No matter where you're from, we all can get dumb, insane. And turn the party out, without a doubt. Unless you the niggas who ain't got no clout. LBC and B, where are my crew? Cause up, we out here smoking on the crazy glue. Upside your head, like oops, snoops, the shit that you hear them bumping in the groups. Can't avoid it, homeboy. This is Venice, I represent it. From VA to Venice, so when it's timid and cold outside, rely on the doggy dog to put the heat in your lives. To be number one, I can't walk down the street without my gun. I can't trust these niggas, fool, it ain't no fun. I'm sitting up in court, cause somebody got dumped. What really counts is how the... 23:21, nach mal, ich glaube, wir machen noch eine kleine Telefonaktion nachher. Ich möchte wissen, was bei euch im Stiefel war. War überhaupt was drin? Oder was war drin? Das möchte ich nachher alles noch wissen. Dann verlosen wir noch ein paar Karten, ich glaube 7 Stück von den Pudis. Die sind morgen in Villingen, Schwenningen, in der Messehalle in Schwenningen. Aber gut gemacht, hä? Ganz neu. Snoopy Duck. Nikolaus Arm bei Radio Ringbogen. Ich will pure Emotionen. Da kriegt man ja Angst. Ich liebe dich. Nein, das ist alles, was ich verlange. Nicht stehen bleiben. Nicht atmen. Tu es. Was wird denn das hier? Nicht aufs Klo gehen. Oh, genügsamer. Jetzt kommt die Werbung. I want it all. Hey, guys. If you don't know what you can do, if you want to feel the right power, it's only Charlie 2000 and right on there. Wow. Jetzt kommen nochmal die Termine von Charlie 2000 Party Time on the Road. Morgen Samstag, 7. Dezember, Rottweil, Stadionhalle Rottweil. Einlass 20 Uhr und auch 10 Mark wie immer. Dann noch Neuried Altenheim bei Offenburg in der Festhalle. Auch 20 Uhr. Und im Elsass in Schillersdorf. Eine Woche später, 14. Dezember, Oberwinden, Elsachtal und Karlsruhe, Oststadthalle. Und nicht vergessen, 21. kurz vor Weihnachten, Rheinfelden. Roadshow. 8. Februar 97, die Fete von Radio Regenbogen und Bluebox Banking in Karlsruhe. Bluebox Banking. Wir haben 10 Backstage-Pässe für die Generalprobe mit garantiertem VIP-Feeling. Bluebox. Ob Tic-Tac-Toe oder Caught in the Act, Scatman oder Scooter, treffen Sie Ihren Lieblingsstar. Backstage. Teilnahmekarten gibt's in unseren Zweigstellen oder per Post. Badische Beamtenbank, Postfach, Karlsruhe. Jessas Oberteufel, Schlimmschastorf. Was, ey, Unterteufel, aber das Höllenfeuer brennt dann total aus. Da trinken Red Bull für teuflische Energie. Red Bull? Ey, das schmeckt ja höllisch gut, aber... Oje, die Nebenwirkung. Flügel, mir wachsen ja Flügel und das in meiner Position. Red Bull verleiht Flügel. Sind wieder da. Die Pakete mit der roten Schleife. Persil Megaperls ist unser Bestes. 3 Kilo im Nachfüllpack. Da heißt es, schnell zugreifen. Unser Bestes von Persil. Eins auf das Glück, ein Glas voll Spaß. Eins jetzt und hier. Eins auf das Leben. Fürstenberg. In der Tat, eines der besten Biere der Welt. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. So hard to find another way. Yes, I try to find our way. Oh, babe, I try so hard to find another way. Yes, I try to find our way. I miss you. Find another way. Oh, yes, he tries so Cause he tries so hard to find a way. Mark O, die ganz neue von ihm. Wie gesagt, bei Bandis immer noch nichts zum Nikolaus bekommen. Die warten und warten. L. Wie kannst du das aushalten? Das kannst du deiner Familie nicht zumuten. Kinder, es ist an der Zeit, eurem Vater zu danken dafür, dass er den Tariflohn nach Hause bringt. Danke, Dad. Das Leben war mal schön. Gibt's sonst noch was? Aber du hast schon gesagt, du hast Lohnerhöhung bekommen, Al. Wie war das? Also heute habe ich es denen bei der Arbeit gezeigt. Ich kämpfte, ich habe mich auf den Boden geworfen, ich habe geschrien wie ein Weib. Ja, und? Und schließlich habe ich gekriegt, was ich wollte. Leute, vor euch steht ein Mann, der $5 die Woche mehr kriegt. Yay! Yeah! Spitzenmäßig. 23 Uhr und gleich 32 Minuten. Radio Regenbogen Verkehrsservice. Keine Meldungen, wir wünschen gute Fahrt. Am Abend, am Freitag, Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Ach schon mal, wisst ihr jetzt, was kommt? Alles klar machen zum Start! Alles klar machen zum Start! Alles klar machen zum Start! Yes. 01388000, das ist die heiße Nummer. Jetzt kommt unser Gewinnspiel. Ja. Und zwar, was ganz besonders jetzt, Nachtschwimmer? Ich spiele jetzt gewisse Weihnachtssongs eigentlich nur an. Sind ein bisschen ältere dabei. Ich möchte 5 Stück wissen. Das gibt eine ganz harte Nuss. Seid ihr bereit? Come on. 5 Interpreten. Ja. Immer nur angespielt. Der erste. Mix, bits and pieces. The Christmas Edition. Das ist der zweite. Wish I was at home for Christmas. A gentle song just strolls along through the silent night. Then way on high, up in the sky, an angel blows his horn. Da bin ich aber jetzt einmal echt gespannt. Wie heißen diese Interpreten? Alles Weihnachtssongs von denen, aber es kommt noch mehr. Die kennt ihr bestimmt. Whichever one she gets. 8000. And you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town. You will get a sentimental feeling when you hear. My name is Father Christmas. He informed her as he met her. She said, good grief, it's 7 years since I sent you a letter. He said, I can't stand little girls. Bigger ones are better. And this is what she said. Wer drei Interpreten zusammen hat, ruft an 0138 8000. Und wer übrigens Nikolausgröße durchgeben will, kann das jetzt erstmal per Fax machen. 0621 3375 266. Immer die Faxnummer, die während dieser Sendung gültig ist. Haben wir noch einen? Das müsste jetzt reichen. Fünf Stück, Mauri! Oh, yes! Okay, dann mal anschnallen und die Lauscher auf Sendeempfang stellen. So why is it got to be so damn... Now we come to the payoff. Du bist Was ist das für ein Zettel? Wählen Sie einmal, aber richtig. Welcome. Super! Toll! Famos! Wer spielt die beste Musik im Land? Wer ist der beste Musiker? Radio Regenbogen. meine, das ist so ganz schlimm nach Jam, dass der Schuhverkäufer nicht mal zum Nikolaus, aber er hat ja letztes Jahr nicht mal zu Weihnachten was für die Familie gehabt. Das ist für deine Familie, nämlich gar nichts, El. Schäme dich. Das ist keine Familie, das ist ein Laborexperiment. Jetzt habe ich in der Leitung den Eduard aus Ludwigshafen. Eduard, grüß dich. Hallo, guten Abend. So, jetzt 5 in der Brenn von dir, bitte. Also, das war Bonnie M. Richtig. Dann Band 8. Ja. Slade, ja. Kim Wilde. Ja. Und die Beach Boys. Jo! Richtig. Wunderbar. Da waren ja noch ein paar andere drin. Bruce Springsteen, Brenda Lee. Christopher, Cliff Richard, Jonah Louis, Paul McCartney und so weiter. Alle, die mitmachen wollten, vielen Dank! Ja! Nächste Stunde machen wir wieder ein Gewinnspiel. Ganz klar! Und eine neue Vorstellung nach der anderen. Hallo Blondies am Nikolausabend. Tja, aller Orten Weihnachtsfeiern, waren ja schon ein paar im Gange, jetzt sind noch mehr im Kommen. Und da geht es jetzt hier um eine Weihnachtsfeier, da ist ja mächtig was los gewesen, auch viel getrunken worden. Auf jeden Fall, auf dem Bauernhof war das, auf seinem Gasthof-Bauernhof, wacht eine Blondine am nächsten Morgen unter einer Kuh auf. So hatte ich die gefeiert. Und liegt von unten so und guckt nach direkt unterm Kuhäuter. Dann guckt sie so nach oben mit einem Auge noch ganz, ganz verschlafen. Dann sagt sie so im Tran, hallo Jungs, aber einer von euch muss mich nach Hause bringen. Ja. Grüß Gott. Hallo, habe die Ehre. Ja, ist schon gut, ist schon gut, ist schon gut. Dragana, Up and Down. 23:54 in wenigen Sekunden. Vielleicht noch einer Nachtschwimmer, so weihnachtlich, heute am Nikolausabend. Da sind wir ja alle besser drauf. Gestern, ja, genau gestern was. Da kam ich zu Besuch. Und da unter anderem auch eine Blondine in der Wohnung. Komm ich da rein, sitzt die auf dem Heizkörper. Sag ich, du, es ist doch wirklich nicht so kalt, dass wir jetzt im Heizkörper sitzen, oder frierst du so arg? Sagt sie, nee, das war ganz anders. Gerade war der Installateur da und der hat gesagt, die Heizung leckt. Unerhört. Kelly, was meinst du dazu? Das ist derselbe Witz, derselbe Geruch, dieselbe Unterhose. Am Abend, Radio, am Samstag, Radio Regenbogen, Partyline. Die besten Partys, die lustigsten Spiele und die heißeste Musik. Last Minute Grüße und Spaß ohne Ende. Jeden Samstag von 19 bis 24 Uhr. Radio Regenbogen, Partyline. Tom, sag mal, ja. Wieso verkriechst du dich denn hinter der Zeitung? Ich habe was von einem Kleinkunstfestival mit vielen Newcomern gehört, aber wie und wo, das ist hier nirgends zu finden. Hey, cool bleiben, sag das doch gleich. Schau da mal rein, da findest du sowas garantiert. Szene aktuell? Szene aktuell, das Veranstaltungsmagazin für Karlsruhe und die Region. Jeden Monat kostenlos in allen Musikgeschäften, Kneipen, Szenetreffs, Restaurants und natürlich auf Veranstaltungen. Szene aktuell, wissen, was läuft. Achtung! Sondersendung! Achtung, Leute! 1, 2, 3. Bei riesigen Nebenwirkungen zur Eisenpackungsfalle geschlagen Arzt Apotheker. Ihrem Radio meinen Sender stören. Ah, Signorina, un momento! Ja, Cappuccino e una piccolo espresso, acqua bollente. Prego. Ja, danke. Aber was ist jetzt mit dem Radio? Ich habe gar keine Radio, Signorina. Was? Dann bring doch deinen Muckefuck alleine, du Gartenzwerg. Oh, no! Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse. It's going down.

0 Uhr und 11. Hallo Nachtschwärmer. Nachtschwärmer, überall wird ja groß angekündigt, die Vätern von Radio Regenbogen. Das Ding läuft langsam an. Zum Beispiel ist alles dabei: La Bouche, No Mercy, NSYNC, Fan Factory, Construction, Heath Hunter, Master Boy, Scooter, Gotthard, Scatman, unter anderem. Und Tic-Tac-Toe, Mr. President. Und bei einer Veranstaltung am 8.2. Caught in the Act. Haha, Kelly, ja? Sagst du nichts mehr? Du hast Backstage-Pässe? Du musst mich da hinbringen. Aber, ja, das würde ich machen, aber du warst mir ja untreu, Kelly. Was war denn? Du bist mit dem Typ ausgegangen, mit dem anderen, ne? Echt nicht, ich habe sofort einen Abflug gemacht. Warum? Der hat ausgesehen wie ein Arsch mit Ohren. Wir haben ihn alle ausgelacht. Er war total abgebaggert. Wenn ich mich richtig erinnere, ist er in der Klapsmühle gelandet. Ja, bei dir vielleicht schon. So geht's manchmal im Leben. Oder auch nicht. Aber wenn ich dann mit dir mal ausgehe, das darf dein Papi, also mein Freund, der Schuhverkäufer, auf keinen Fall mitbekommen, ne? Rühr sie an und ich häng dich an deinem Dickdarm auf. Und jetzt verlosen wir hier die Karten. Und zwar am 7. Dezember, also heute Samstagabend, in der Messehalle B in Villingen-Schwenningen, kommt die Kultband Pudis aus dem Osten. Und die sind da voll live, sind da jedes Jahr, das ist schon Tradition praktisch in Schwenningen. Der Dieter Sieringhaus macht das immer möglich. Und da habe ich jetzt hier, muss ich mal gucken, wie viele Karten darf ich denn verlosen? Moment, ich schau mal. Zum 16. Mal sind sie da. Jedes Jahr waren sie schon da. Steht gar nicht dabei. Ich mache jetzt einfach mal 7 Karten. Wir machen das so. 01388000, Nachtschwärmer. Die ersten 7, die ich jetzt hier reinnehme, die bekommen die Karten, beziehungsweise das ist natürlich zu spät, denn ihr Name steht am Eingang dann. Und die werden registriert und müssen sich halt irgendwie ausweisen, dass sie die Karten gewonnen haben. Villingen, Schwenningen, Messehalle B. Also bitte auch nur, wer da wirklich hingeht und Interesse hat. Charlie in Aktion. Ja, zum Teufel ist Charlie. Jeden Freitagabend nur bei Das zur besten Sendezeit. Unglaublich. Oh yeah! Das ist immer noch der absolute Geheimtipp. Yeah. Oh yeah! So, vielen Dank. Alle Karten weg, gibt schon weit mehr verlost. Und zwar Jürgen Bauer, Freiburg, Linda Heidenreich, Schwenningen, Delia Erbach aus Heidelberg, Oliver Thun, Leverkusen, hört, hört. Mike Butler, Karlsbad Spielberg, Sandra Heeg, Heidelberg, Sebastian Brohm, Mülheim, Michaela Czernik, Freiburg und Thorsten, habe ich nicht richtig verstanden, vom LKW aus, hat er angerufen. Die kriegt, für die ist der Name hinterlegt am Eingang bei den Pudis. Samstag, heute Samstagabend. In Villingen, Schwenningen, speziell Stadtteil Schwenningen, Messehalle B. Viel Spaß! Von diesem Song gab es nur ein kleines Kontingent Importplatten. Jetzt sollen anscheinend noch ein paar gemacht werden. Ja, wie werde ich das finden? Yay! Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Thank you. Kummer. Ein Remix ist das. Und wir haben 0 Uhr und 25. Hallo Nachtschwärmer. Ich lass nicht locker bei Mel Kelly. Ich möchte doch mal irgendwann mit ihr ausgehen. So, nach mir verstehen. Hä? Was hast du für Absichten mit Kelly? Hä? Ja, ich hab dir so gesagt, ich will mal mit ihr ausgehen. Komm, drück ein Auge zu. Bevor wir knietief in deinem Blut warten, geh doch lieber rüber zum Radio und hör zu, ob sie mein Lied spielen. Komm, heute haben wir Nikolaustag. Vergiss bitte nie, dass der Nikolaus dich hasst. I wish you a Christmas, the very merry Christmas. I wish you. Christmas. Und gleich 32 Minuten Radio Regenbogen Verkehrsservice. Keine Meldungen. Wir wünschen gute Fahrt im Regenbogenland. Radio von hier. Radio. Radio Regenbogen. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box, Blue Box. Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Der besten Musik will ich noch mehr. Für mich ist das vorbei mit der Gebührenschneiderei. Radio privat, ich bin dabei. Auf los starkes Radio, was ich da höre. Sag bitte das Gewinnspiel an. Den Teufel werde ich tun. Oh, er ist sauer. Ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Bitte, L, komm. Alles im Halbkreis ums Radio versammeln. Jetzt kommt das Gewinnspiel. Genau, danke, L. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Achtung. Gewinnspiel. Na dann, voller Spieltrieb voraus. Jetzt geht's los. Und zwar Made in Germany, Deutsche Welle Spezial. Ganz los geht's. Hey, hey. Und eins, und zwei, eins, zwei, drei, vier. Okay. Und wir suchen nicht nur 5 Interpreten nach Schwan, wir suchen 10. Genau 10 Interpreten. 1, 2, 3. 5, 4, 3, 2, 1. Da haust die Maidenhütte viel im frischen Blick. Sie ist so fromm und dennoch ungehemmt, so wie der Prall gefühlt ist wie der Hemd. Sie hat das Schweigen im Walde, doch in der Nacht wird euch gemacht, die Leibestracht hat's mal mit allen, tja tja tja. Und aus dem Tal strömt auf ein Mal die Burschenschaft und feuert sie noch an. Na schau mal, das gibt jetzt ein deutsches Wellemarathon. Ja, genau. Gewinnspiel. Ist der Eisberg zu sehen, majestätisch, bedrohlich und ohne. Terra Titanic. Das ist ein Song von einem Sänger, der noch ganz bekannteren Song hat und immer noch aktiv ist. Ja. 0138 8000. 10 Interpreten werden gesucht. In diesem Zusammenschnitt. Dann bin ich ja froh, da kennt mein Freund Al keinen einzigen Titel. Das ist gelogen. Das ist gelogen. Nein, du kennst keinen Titel. Du kennst doch keinen Titel von denen, oder? Hey, wie wär's mit Musik? Wie wär's mit guter amerikanischer Volksmusik? Nein. Unser Gewinnspiel. Deutsche Welle Spezial. Wurde nicht gefragt, man hatte ihn. mach mir doch kein Knutschfleck, alles nur kein... Kelly, Blondie, kommst du bitte die Telefonnummer durch, dass die Leute hier anrufen können? 10 Interpreten suchen wir. Ja, sag sie bitte. 1-800, Reißverschluss zu. Oh nein, Elle, das ist deine Tochter. Wie kann man so blöd sein? Ja. Bei jeder Witterung. Wir warten nicht, wir starten, was immer auch geschieht. Durch Wind und Wetter klingt das Fliegerlied. Grüß mir den Nachtschwärmer 0138000. Wie heißt dieser? Einige Songs auf Lager. Er macht sich jetzt wieder frisch auf die Bühne. Habe ich neulich gesehen oder gehört oder gelesen. Er kommt wieder, will wieder. Hier ist unser Gewinnspiel. 10 Interpreten. Synchron, dazu schwingen, 0138 8000, wer mitmachen will. 10 Interpreten werden gesucht in diesem Zusammenschnitt. Deutsche Welle Spezial. Wieder nicht mehr auf in ihr. Halte durch, jetzt kommt die letzte Runde. Die kleinen Mädchen aus der Vorstadt tragen heute Nasenringe aus was vor. Die Lippen sind blau, die Haare grün, streichelt uns Etiketten am Ohr. Auf den Jacken, die Taschen ragen braune Flaschen, so sieht man sie durch die Straßen ziehen. Überall, wo sie vorübergehen, hängt in der Luft ein Auf und Benzin. Das ist neu. In Togo, Mama Mia, das noch Zeit. Ach, das geht noch weiter. Wenn ich einst groß bin, da kannst du dann froh und glücklich sein. Der blaue Himmel schaut auf uns herab, sagt jeden Tag, wie lieb ich dich hab. Und alle Wolken ziehen so schnell vorbei, ein Traumschloss für uns frei, frei, frei, frei. Klassenfahrt zum Titisee, Schwarzwald. Klassenfahrt zum Titisee, das war's, jetzt will ich's wissen. Hallo, Leute! Und das nennt ihr alles normal? Wieso? Das ist doch der Sinn der Sendung. Auch für dich, du Arsch. Hold on, it's the start of another weekend. Wie immer ist es ruhig. Verdammt ruhig. Ruhig? Bei den anderen vielleicht. Radio, Radio, Radio, Regenbogen. Wo bleibt die Musik? Step into my dreams this Christmas and leave your cares behind and tell me your dreams, your wish, and I will give you all the love to make it come true. And one day when the snow is falling, we will ride that sleigh together and jingle bells will fill the air. It's Christmas time, it's everywhere this Christmas. This Christmas. Charlie Lanois Christmas vom letzten Jahr. So, ich habe in der Leitung den Andi aus Herrenberg im Württembergischen. Andi! Hallo! Grüß dich, bist du auch so ein richtiger Nachtschwärmer? Oh ja, schon ein bisschen. Also ich habe dich gefragt, du bist 33, das ist ja so dein Alter, da war Deutsche Welle, das hast du auch miterlebt, in jungen Jahren. Jojo, da war ich gerade so 18, 19, 20 rum. Super, und dann aber, ich lasse ja auch mehr neuere Sachen, trotzdem bist du noch dran und hörst das Neuere auch noch. Ja, du, wir sitzen ja gerade vom Computer und spielen ein bisschen. Aha, okay, jetzt lass mal 10 Interpreten rüberwachsen. Gut, also Major Tom, ja. Ideal, war mindestens zweimal dabei. Ja. Bei den Murphy Gang, ja. Lena war dreimal dabei. Gilt aber nur als einmal, klar. Oh, nur als einmal? Ja, ist ja klar. Dixie. Ja. Extra Brei war dabei. 6. Robert K. 7. Bliff. 8. Oh, ja, ich dachte, es ist 2-3 Mal. Wir haben überlegt, Hanne, wir sind hier am gestorben gewesen. Da. Ja. 8 haben wir. 8 haben wir. Andi, komm. Was waren noch dabei? Helf mal. Ich hab da auch überleg dir doch einfach, die waren einfach alle dabei, fast die damals in waren. Hm? Aber jetzt war ich auch nicht. Wokar hatten wir schon? Ja. Oh, ich weiß es gar nicht. Andi, tut mir leid, muss ich passen. Ja, tschüss. Schade. Ja, tschüss. Kai aus Deidesheim, du brauchst jetzt nur eigentlich fertig machen, die zwei. Ja, also ich hatte es bei der Murphy Gang, hat er ja schon gesagt. Ja. Nena. Ja. Dann war Gänsehaut. 3, ja. Ixi 4, ja. Extra Breit. 5. Hubert K. 6. Rheingold. 7. Spliff. 8. Crackers. 9. Peter Schilling. 10. Life, I want. imagine smoking weed in the street without cops harassing. Imagine going to court with no trial. Lifestyle cruising blue behind the waters. No welfare supporters. More conscious of the way we raise our daughters. Days are shorter, nights are colder. Feeling like life is over. These snakes strike like a cobra. The world's hot, my son got knocked. Evidently, it's elementary. They want us all gone eventually. Trooping out of state for a plate. Knowledge, if coke was cooked without the garbage, we'd all have the top dollars. Imagine everybody flashing. Fashion, designer clothes. Lacing your click up with diamond rolls. Your people's holding dough, no parole, no rubbers. Going raw, imagine law with no undercovers. Just some thoughts for the mind. I take a glimpse into time. Watch the blimp read, the world is mine. If I rule the world. Jetzt haben wir gleich wieder Aktuelles nach Jamal. Dann bin ich natürlich gleich wieder da. Wir kommen gleich wieder mit unserem Jugendprogramm. Ich bin ein Trinker, weil mein Vater Schuhverkäufer ist. Max? Echt stark? Na los, Max. Kurz vor eins das Wetter von hier. Niederschlagsfrei, teilweise sonnig, so soll es heute werden. Vor allem im Rheintal halten sich aber zähe Nebel- und Hochnebelfelder. Die Temperaturen in der Nacht noch um minus 2 Grad, Höchsttemperaturen am Tage plus 4 Grad. Die weiteren Aussichten am Sonntag und Montag wenig Änderung. Es bleibt teils aufgehellter, geheitert, teils neblig, trüb. Was in der Welt passiert und hier interessiert, jetzt gleich. Radio Regenbogen 100,4 Nachrichten. Radio von hier. Radio. Radio Regenbogen. Charlie 2000. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Sie wollen nie das, was sie sagen. Oh, das ist Charlie, ja. Charlie. Ein fanatischer Gerät außer Kontrolle. Wer stinkt hier nach Knoblauch? Charlie. Aber dieser alte Knacker hat jetzt die Cosmo-Power. Und zwar ohne Schuhverkäufer. Charlie, jetzt reicht's aber, mach Platz. Du gehst raus. Nachtschwärmer, hier ist Al Bundy. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Aber nur bei meiner Leiche, Al. Was hältst du davon, wenn ich dir ein Schild um den Hals hänge? Ich bin ein Langweiler. Das ist er also, der ganz alltägliche Wahnsinn nach Mitternacht. Hallo, Nikolaus Nachtschwärmer! Ho, ho, ho! Santa here! You know, once Christmas is out of the way, I'd like nothing more than to strip off and sit back in the sun and chill out to some really good music, just like the DJ's playing. Anyway, Merry Valentine's, Easter, Summer, Halloween, oh bother, Rudolph, pass me the door. Noch ein Wunsch zu Weihnachten. Jetzt kommt's gleich ganz dick. Ich mach mir den Weg frei, Meister Proper im Blut. Ruf dich, ich ganz egal, Arzt, MX oder Aronal. Wenn zu viel Schmöd, ich bin der kleine Hund. Kaiser. Hallo Nachtschwärmer, sage ich, die noch da sind und zugeschaltet sich haben. Auch alle, die arbeiten, Rotes Kreuz, Tankstellen, Gaststätten, Bistros, Restaurants. Ich grüße euch. Wunderbar. Danke, heißt merci und Sauberkeit gibt Sicherheit. Lass dich verwöhnen. Wunderbar. Danke, heißt merci und fast so gut wie frisch gepresst. Das ist die Krönung. Wunderbar. Danke, heißt merci und Sauberkeit gibt Sicherheit. Lass dich verwöhnen. Wunderbar. Danke, heißt merci. Zur Information, heute Abend ist Charlie 2000 Party Time on the Road in der Stadionhalle in Rottweil und in Neuried-Altenheim in der Festhalle. So, das waren die Schröders. Danke, danke, danke, danke, danke, danke. Ich suche den Weihnachtsengel des Abends. Ach, ihr beide seid die besten Kinder, die sich ein Vater nie gewünscht hat. Ja, aber einer davon möchte ich ja... Dass der Weihnachtsengel davon ist, oder? Na gut, sie ist blond, sie steht direkt neben mir und hat so viel Hirn wie eine Klofliege. Ja, wer ist das? Tu mir den Gefallen und werde ein klein wenig deutlicher, bitte. Das bist du! Du Nase! Wir wollen, dass die Weihnachten sich lachen. Dann lass uns doch, Och, Mama, Papa, wo seid ihr denn? Ach, hab ich das alles nur geträumt? Der Weihnachtstraum. Ach, ich glaubt, als ich ein Vöglein war, so verging bald ein ganzes Jahr, da schaute ich auf das Feld hinab, da sah ich eine, wie heißen die noch? Eine Krähe und noch eine Krähe und der eine Krähe wollte gerade der anderen das Auge aushacken, hat sie aber nicht gemacht dann. Ich flog weiter weg und dann bin ich aufgewacht. Und dann war schon die Bescherung. Ich guckte unter den Tannenbaum, da lag eine Fleischwurst, ein Kaffee, Erbsen, in die Büchse und zwei Mandarinen. Und das war meine größte Freude gewesen. Das war Weihnachten 1957. 35 Jahre später ist heute. Heute gucke ich unter den Weihnachtsbaum, da liegt da gar nichts. Warum? Weil die Sachen stehen nebenan, die sind viel zu groß. Auto, Pferd, Haus, Schwimmbad, Orgel. Ja, Helge. Pferde. Das kannst du dir auch leisten, ne? Wir wollen, dass die Weihnachten lachen. Members of Mayday. Members of Mayday. Members of Mayday. Members of Mayday. Members of Mayday. Members of Mayday. Members of Mayday. Members of Mayday. We are different. Bang. We are different. Bang. We are different. Geschenke. Es ist Freitag. Wir machen das Programm, das euch gefällt. Schalten Sie Ihr Radio auf. Radio became my arm, pissed the nozzle into nasal. Blood becomes lukewarm, tell her, who might be easy now, squeeze. why class, see that flesh gets scorned. So bad, make me feel like you ain't wanting to be born, son. 19, hallo Nachtschwimmer. Jetzt wollen wir ein paar Faxe hier durchgehen. Ich grüße alle Bäcker, die jetzt arbeiten müssen, besonders die Belegschaft der Bäckerei Richard Nussbaumer. Wir bedanken uns dafür das Hochzeitsgeschenk Thomas und Michaela aus Karlsruhe-Grötzingen. Ines hat gefaxt. Spiele doch mit dir das Lied Magic Summer Night. Aber nach Freestyle-CD. Mal gucken, ob ich die dabei habe. Nächstes Fax, Vinzenz Träger, Elsach Oberbrechter. Ich, Vinzenz, grüße Anja Falke, Daniel Hörmann, Kollegion, Kuh, Groby, Michael Wiedemann, Clemens, Dirk Zugenmeier, Till Keller, Lord Aquarius, Taxi, Giso, Timo Walter, Kuldi und alle Nachteulen der Mailbox. Was schreibt er hier? Radio Regenbogen könnte die Sendeleistung erhöhen. Wir empfangen es ganz schwach. Nein, du wirst im Tal liegen. Der drückt mit 80 kW ab auf der 100,4 Nachtschwärmer. Wenn du daneben stehst, eine Birne in der Hand hältst, brennt die. So stark ist das. Die Revers aus Trelfingen grüßen mich und Radio Regenbogen. Spiele BBE-Mix. Na, bin ich dabei? Silvia Rall aus Riegel grüßt Katrin, Tanja, Heiko und die ganze 10. Klasse der Werkrealschule Endingen. Escape, sleep, walk, awake. Yeah. Those who correlate know the world ain't cake. Mm-hmm. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun. And together, of course, we get the up and on their horse. Kick around, drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased. But no, don't weep. White Clef's in a state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. A born again, a hooligan, only to be king again. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers. Wir können es nicht glauben. Wir können es nicht glauben. Ein Beifall dem Bud Bunny. Ihr wisst warum? Er hatte eine Freundin über Nacht bei sich zu Hause. Ich bin ja so stolz auf dich, Junge. Unsere Glückwünsche sind dir gewiss. Deine erste Verabredung, die über Nacht geblieben ist. Das ist ja Wahnsinn. Bud, wie hast du das gemacht? Überhaupt, dass Ariel hier ist. Weil es das erste Mal war, dass die... Oh, Bud! Bart, schrei nicht von dir mit verstellter Stimme, Carmen. Also ich bitte dich, sowas habe ich doch gar nicht nötig. So, du hast also die Nacht bei meinem Bruder im Bett verbracht. Könntest du dich freundlicherweise mal vorbeugen? Kein Ventil zum Aufblasen. Das ist echt. Jetzt lass die Kleine gefälligst in Ruhe. Sie hatte gerade den besten Sex ihres Lebens. Dance, dance, dance, gotta do the Christmas dance. Na, Christmas Santa, es gibt eine neue Nummer 1, Nachtschwärmer. Eine neue Nummer 1 auf den Dance Charts. Und jetzt in dieser Show. Der Knaller! Todesgeile Übernacht. Das Wahnsinnsteil. Total krass. Völlig ausgetroppt. Und jetzt in dieser Show. Der absolute Höhepunkt. 1, 2, 3, 4. The number one of Dance Charts. DJ Quicksilver, I Have a Dream, die neue Nummer 1 auf dem Dance Chart. Vollberechtigt wird überall rauf und runter gespielt. Manchmal bei Band ist wieder Streit um Geschenke. Aber heißt, es gibt keine Geschenke. Ne? L, hast du was bekommen? Nein, der bekommt auch nichts. Same procedure as last year, Miss Sophie. Und was kriege ich dieses Jahr von dir, Peck? Meine übliche Kein-Sex-Freikarte? Ja, ich bekomme ja auch nichts, aber dann wenigstens zum Geburtstag. Peck, aber zum Geburtstag will ich was von Bandis, oder? Schminkst dir ab, wir wollen nicht einmal wissen, wann er ist. Zum Glück hat er keine Freunde, die es uns sagen. Und er kriegt auch keine. Danke. 1 Uhr und 31 Minuten, Radio Regenbogen Verkehrsservice. Keine Meldungen, wir wünschen gute Fahrt. Präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Blue Box Banking. Wir heben ab in turbo-mega-starke Wochenende. Ins Wochenende mit allerbester Laune. Same procedure as last year, Miss Sophie. Same procedure as every year, James. I'll do my very best. Ja! Achtung! Na dann, volle Spieltrieb voraus. Jetzt geht's los! Wir suchen wieder 5 in der Breite. Dann geht's los. 1, 2, 2 ein Viertel, 2,5, 2, 3 Viertel und 3. Hey, stopp! Papa know it's all, very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop yelling me, it's my life. It's my life. do, nothing I do, nothing I do, nothing I do, nothing I do, nothing I do, nothing I do. Unser Gewinnspiel 0138 8000. Ruft mich an, 500 Briten werden gesucht. Oh, I wanna rock your place. Noch ein paar Grüße nebenher. Super Burschi grüßt Ingrid und Patricia in Pforzheim, TV Baden-Stammtisch. Die Kerstin in Ludwigshafen, alle, die Super Burschi mögen. Noch Gewinnspiel, aber jetzt müsste es dann langsam reichen, ne? Ach was, zwei bringe ich noch. Das sind ganz gute Songs aus alten Tanken. One, two, three, four. 0138 8000. We'll be right back. Immer das Gleiche. Ich kann wieder nicht aufhören. Ja, hey. Money von Lasse. Okay. L, rette mich hier raus. Kommt, jetzt bringen wir unseren Bandi-Weihnachtskampfruf aus. Richtig. Oh, Bandi! Das ist auch ein Kult-Song, ha? Das Model von Kraftwerk. Das ist ein Remix von 1991, aber der ist noch viel älter eigentlich, der Song. Jetzt habe ich in der Leitung den Stefan Walter aus Adelsheim. Stefan, grüß dich. Ja, servus. Erklär uns mal, wo ist Adelsheim wieder? Das ist südlich von Mosbach, so 20 Kilometer. Aha, Neckar-Odenwald-Kreis. So. Ja. Jetzt lässt du an mich 5 Interpreten hin. Okay, das erste war Dr. Alban. Richtig. Corona. Ja. Rednecks. Ja. Bonnie M. Ja. Und Gottlieb Endehals. Yo! Kein Problem für einen echten Nachtschwärmer. Wunderbar. Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Moment mal, was geht denn hier ab? Was für eine verrückte Party ist das eigentlich? Oh, der Wahnsinn! Was sie wollen, nie das, was sie sagen. Der Verstand wabbelt, ist es nicht so? Radio Regenbogen. Ah, der Wahnsinn. Abschalten verboten. Hey, hier läuft ja eine Wahnsinnsparty. And I want my favorite DJ to give everybody the word. Der Wahnsinn. Immer am Rande des Abgrunds. Ja, der Wahnsinn. Well, everybody's heard about the bird. We'll be right back.

war kein Essen zu finden, nicht mal eine Maus. Socken hingen überall um Daddys Hals wie ein Schal. Und ein Zettel auf dem Stand, Geschenk her oder an die Wand. Die ganze Nacht lagen die Kleinen wach und dachten nach. Und das Gejammer seiner Frau neben ihm im Bett machte sein Elend komplett. Aber Daddy hatte dies Jahr genug Geld auf der Bank. Doch schloss die zu früh und Daddy war blank. Ganz unverhofft ist dann der Nikolaus erschienen, ein Lächeln im Gesicht und bereit, ihm zu dienen. Nikolaus, sagte ich ihm direkt ins Gesicht, du tust so viel für andere und für mich tust du es nicht. Bandi, sagt er, du verkaufst doch nur Schuhe. Deine Tochter ist ein Flittchen, dein Sohn gehört ins Kittchen. Hoho, sagt er weiter, ich erwähne nicht deine Frau. Die hat Haare wie Feuer und Nägel wie eine Sau. Er springt auf den Kamin, dieser Fettsack in Rot. Er meint, das sei ihn und verschwindet, der Idiot. Und ich höre noch, wie er ruft. Und es klingt fast wie ein Schrei. Verheiratet mit Kindern. Du bist niemals frei. Bravo, El, bravo. Danke, El, danke. Alle Nachtschwimmern wünscht Charlie 2000 ein schönes Wochenende. Und zum Schluss, Moment, im Gebet klatscht man doch nicht mehr. Hör mal, Thomas, get wicked. Let the bass kick. And we aim to entertain you. Everybody reach, reach to the top. Everybody reach up, don't stop, don't stop. Everybody reach, reach to the top. Let's go. Everybody reach, reach to the top. Everybody reach up, don't stop, don't stop. Everybody reach, reach to the top. Don't stop. Ladies with an attitude. There's nothing to it. Diese Sendung wurde präsentiert von Blue Box Banking und der Badischen Beamtenbank. Arrivederci. Mach es gut, Knut. Meine lieben Freaks und Freunde, jede Show geht mal zu Ende. Jedes Lied geht mal vorbei. Nach dem Ende folgt die Wende. Nach der 2 kommt stets die 3. Nach dem Feuer kommt die Asche. Nach dem Berg, da kommt das Tal. Nach dem Baby folgt die Flasche. Und ich folge jetzt der Mutter mal. Oh, oh, oh. Sag noch Tschüssi. Naja, eine echte Nachtschwärmer-Sendung. Ich bin schon eingeschlafen. Ja, endlich. Bis nächsten Freitag, Nachtschwärmer. Ciao, ciao. Was haben wir schon groß zu verlieren, frage ich euch Leute. Also Leute, nicht umschalten. Auf geht's, Max. Kurz vor zwei das Wetter von hier. Niederschlagsfrei, teilweise sonnig, aber im Rheintal zähe Nebel und Hochnebelfelder, so lautet die Prognose für den heutigen Tag. In der Nacht die Temperaturen um minus 2 Grad, am Tage dann plus 4 Grad. Die weiteren Aussichten Sonntag und Montag, wenig Änderung. Es bleibt, wie es ist, teils aufgeheitert, teils neblig trüb. Was in der Welt passiert und hier interessiert, jetzt. Radio Regenbogen 100,4 Nachrichten.